Thank you for taking the time to come this morning. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt, heute Morgen zu kommen. We're going to continue with our theme. Wir werden mit unserem Thema fortfahren. When God is kind to the worst. Wenn Gott zum schlechtesten Menschen freundlich ist. It comes out of Luke chapter 6, verse 35. Es kommt aus Lukas 6, Vers 35. If you want to be like your Father in heaven, wenn du wie dein Vater im Himmel sein willst, this is what your Father is like. So ist dein Vater im Himmel. Your Father is kind, freundlich, to unthankful, zu undankbaren and evil people. Und bösen Menschen. And if we want to be like our Father in heaven, und wenn wir wie unser Vater im Himmel sein möchten, that's our direction. Das ist unsere Zielrichtung. Wow, that's a big. That's a big direction, isn't it? Große Ausrichtung ist das, nicht wahr? God loves us because he's love. Gott liebt uns, weil Liebe ist. And God is kind to us because he's love. Und Gott ist freundlich zu uns, weil Liebe ist. If we think that God is kind to us because we're good, wenn wir denken, dass Gott nur freundlich zu uns ist, weil wir gut sind, then we'll think when we're bad, dann denken wir, wenn wir schlecht oder böse sind, then God will not be kind to us. Dass Gott nicht freundlich zu uns ist. When we think that God is kind to us when we're good, wenn wir denken, dass Gott freundlich zu uns ist, weil wir gut sind, we very subtly go back to the law. Dann werden wir langsam zur Gesetzlichkeit zurückkehren. In Galatians chapter 3, in Galater 3, the Apostle Paul said to the Galatian believers, sagte der Apostel Paulus zu den Gläubigen in Galatien, who has bewitched you? Wer hat euch verzaubert, verhext? What's happened to you? Was ist euch passiert? Answer me this question. Beantwortet mir diese Frage. Did you receive the Holy Spirit? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? By doing something? Indem ihr etwas getan habt? Or by believing something? Oder indem ihr etwas geglaubt habt? Was it by doing something good? War es, indem ihr etwas Gutes getan habt? Or was it by believing on Jesus? Oder weil ihr an Jesus geglaubt habt? And when we believe that God loves us because we're good, und wenn wir glauben, dass Gott uns liebt, weil wir gut sind, we very, very subtly go back to the law. Dann gehen wir ganz langsam zum Gesetz zurück. And then we try to be good, so God will be kind. Und dann versuchen wir gut zu sein, damit Gott freundlich ist. But we can begin a process of bad decisions. Wir können einen Prozess schlechter Entscheidungen beginnen. And we can end up in the worst place imaginable. Und am schlechtesten Platz, den wir uns vorstellen können, enden. In some prison. Irgendwo im Gefängnis. And God will be there. Und Gott wird trotzdem right da sein. There, he'll genau be waiting dort. For us. Er wird für uns, he auf will uns never, dort warten. Ever, ever leave us nor forsake us. Niemals wird er uns verlassen oder versäumen. We can mess our lives up totally, completely, and God will be there. Wir können aus unserem Leben ein totales Chaos machen und Gott wird trotzdem da sein. You can even rebel against the Roman government. Selbst gegen die römische Regierung kannst du rebellieren. And you can be a freedom fighter. Oder ein Freiheitskämpfer sein. And you can kill Roman soldiers. Einen römischen Soldaten töten. And you can end up crucified. Und du kannst darin enden, dass du gekreuzigt wirst. And Jesus will turn to you. Und Jesus wird sich dir zuwenden. And say, today you'll be with me in paradise. Und sagen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. If we're open to God, wenn wir Gott gegenüber offen never, sind, ever, ever, ever, ever forsake wird er uns niemals, niemals verlassen. There's an old saying that says, if we take one step toward God, ein alter Spruch lautet, wenn wir einen Schritt Gott entgegen machen, if we take one step toward God, wenn wir einen Schritt zu Gott machen, God takes seven steps toward us. Dann macht Gott sieben Schritte zu uns hin. We talked about Manasseh, King Manasseh. Wir haben über König Manasseh gesprochen. The worst king in the history of Israel. Den bösesten König in der ganzen Geschichte Israels. Ended up with a hook in his nose. Er ist mit einem Nasenring hat er geendet. In prison in Babylon. Im babylonischen Gefängnis. After he destroyed the religious culture of Israel. Nachdem er die ganze religiöse Kultur von Israel zerstört hatte. Just decimated it. Hat sie völlig auseinandergenommen. Brought it to the lowest point, lower than any of the worst nations in the world. Hat sie am niedrigsten Punkt gebracht, niedriger als die schlechtesten Völker auf der ganzen Welt. And then he cried out to God. Und dann hat er gegen Gott ausgerufen. And God was touched by his prayer. Und Gott wurde durch sein Gebet berührt. And God brought him back to Israel and made him king again. Und Gott hat ihn dann wieder nach Israel zurückgebracht und nochmals zum König gemacht. This is our God. Das ist unser Gott. He's kind to unthankful, evil people. Freundlich, undankbaren und bösen Menschen gegenüber. Because his kindness is intended to bring us to repentance. Weil seine Freundlichkeit uns zur Buße führt. And repentance is a living relationship with him. Und umkehren heißt, eine lebendige Beziehung mit ihm eingehen. It's a change of mind about the way I'm living, independent of him. Ein Wechsel, wie ich denke, in meiner Abhängigkeit von ihm. And I've now decided to walk with him. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich mit ihm gehe. Last week we also mentioned David. Letzte Woche haben wir auch David erwähnt, who we highly esteem, den wir sehr hochschätzen. But David also was one of the worst sinners. Aber David war auch einer der ärgsten Sünder. David murdered one of his closest friends. David ermordete einen seiner engsten Freunde. Uriah the Hittite. Uriah den Hittiter was one of his most faithful friends and soldiers. War einer seiner treuesten Freunde und die loyalsten Soldaten. Was one of his 30 mighty men. Einer seiner 30 mächtigen Männer. He was so close to David, he actually lived next to the palace. Er war so nahe David, dass er sogar in der Nähe des Palastes wohnte. And Uriah loved his wife. Und Uriah liebte seine Frau. Like the prophet Nathan had said. So wie der Prophet Nathan gesagt hatte. A man had a little lamb and he loved this lamb. Ein Mann hatte ein Lamm und er liebte dieses Lamm. And Uriah loved his wife Bathsheba. Und Uriah liebte seine Frau Bathsheba. And David saw her from his balcony. David sah sie von seiner Terrasse aus. Found out she was Uriah's wife. Fand heraus, dass sie Urias Frau war, committed adultery with her, beging Ehebruch mit ihr, tried to get Uriah to sleep with her, versuchte dann, Uriah dazu zu bringen, mit ihr zu schlafen. But Uriah was too faithful of a soldier. Aber Uriah war als Soldat zu treu. Would not sleep with his wife. Er würde nicht mit seiner Frau schlafen. So David arranged his murder. Und deswegen hat David seine Ermordung arrangiert. And David sent him to the front of the battle. David sandte ihn ganz vorne an die Kampfreihen. Where the strongest of the enemy soldiers were. Wo die stärksten der gegnerischen Soldaten waren. And then had his fellow soldiers abandon him. Und dann veranlasste das seine Mitsoldaten ihn einfach verließen. Could you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? You are a faithful, God-fearing man, a soldier. Du bist ein gottesfürchtiger, treuer Mann, ein Soldat. And Joab, the general, says, attack that side of the wall. Und Joab, der General, sagt, diese Seite der Kampflinie angreifen. For the kingdom, and they're fighting. Wegen des Königsreichs und sie kämpfen. And suddenly everybody's withdrawing. Und plötzlich ziehen sich alle zurück. Arrows, stones. Pfeile, Steine. And you're wondering, why did they abandon me? Und du denkst, ja, warum haben mich alle verlassen? As you lie there, du liegst da, realizing you will never see your family again. Erkennst, du wirst niemals deine Familie wiedersehen. You're about to die. Jetzt werde ich sterben. You were betrayed. Ich bin betrogen worden. By one of your closest friends, David. Durch einen meiner treuesten Freunde, engsten Freunde, David. Your wife. Und jetzt nimmt er deine Frau. But God was kind. Aber Gott war freundlich. The child died. Das Kind starb zwar. And they had another child. Aber sie hatten ein anderes Kind. And God named that child Jedidiah. Und Gott nannte dieses Kind Jedidiah. Loved of God. Geliebte Gottes. And Solomon, David named the child Solomon. Und David nannte das Kind Salomon. And that child became the greatest king. Dieses Kind wurde der größte König. In the history of Israel, in terms of glory. In der Geschichte Israels, was Ruhm betrifft. And Bathsheba, und Bathsheba, who was this adulterous woman, die diese ehebrechende Frau war, becomes queen mother, wurde queen die Königin Mutter. And the mother of the king of Israel. Die Mutter des Königs von Israel. This is our God. Das ist unser Gott. Well, today I want to tell you about another really wicked man. Aber heute möchte ich euch über einen anderen ganz bösen Menschen erzählen. This man was so aggressive. Dieser Mann war so aggressiv. It says in the scripture that he was shameful. Es heißt, dass er schändlich war in den Schriften. He was outrageously. Er war so richtig, er hatte Zornesausbrüche. And aggressively insulting. und ganz aggressiv verletzend. Blaspheming the name of God. Er hat Gottes Namen gelästert. Hated people who believed in God. Er hasste Menschen, die Gott an Gott glaubten. And determined in his mind that he would kill them. Und er war ganz fest entschlossen, dass er sie töten würde. And he would imprison them. Sie ins Gefängnis werfen. And he would make life hell on earth. Und für sie das Leben zur Hölle auf Erden machen, für jeden, der glaubte. Who was this man? Wer war dieser Mann? The Apostle Paul. Apostel Paulus. It says here, he writes, I thank Christ Jesus our Lord. Er schreibt, ich danke dem Herrn Jesus, unseren Herrn. He considered me trustworthy. Er hat mich als würdig befunden. And appointed me to serve him. Und hat mich dazu berufen, ihm zu dienen. Even though I was a blasphemer of the name of Christ. Obwohl ich den Namen Jesu verspottet habe. In my arrogance. In meiner Arroganz. I persecuted his people. Habe ich diese Menschen verfolgt. But God had mercy on me. Aber Gott gab mir hatte Barmherzigkeit mit because mir. Because I did it in ignorance and unbelief. Weil ich es in Unwissenheit und im Unglauben tat. And this is how the Amplified reads. So liest sich's in der erweiterten Fassung. Though I formerly blasphemed, obwohl ich früher ein Gotteslästerer war, and persecuted, und ein Verfolger, and shamefully, outrageously, and aggressively insulted Jesus, und schändlich mit Zornesausbrüchen und aggressiv Jesus verfolgte, nevertheless, I obtained mercy. Dennoch habe ich Barmherzigkeit empfangen, because I had acted in ignorance. Weil ich in Unwissenheit gehandelt hatte. I mean, it wasn't so much what he was doing or why he was doing it. Es war nicht so sehr darum, es ging nicht so sehr darum, was er getan hatte oder warum. He was protecting Judaism. Er hat einfach das Judentum beschützt. He was taking the law of Moses literally. Er hat das Gesetz Mose wörtlich genommen. And stoning and killing people, Menschen steinigen und töten, who were threatening Judaism. Die das Judentum bedroht haben. When he was there when Stephen was stoned. Er war da, als Stephanus gesteinigt and wurde. He was a young man. Und er war ein junger Mann. And he gave thumbs down. Und er hat seinen Daumen nach unten gehalten, to kill Stephen. Damit Stephanus getötet werden würde. This was Paul. Das war Paulus. Saul of Tarsus. Saulus von Tarsus. What he did, why he did it. Was er tat und warum er es tat. But how he did it. Und wie er es tat. How he did it. Wie er es tat. He was ruthless. Er war ganz he brutal. Was aggressive. Aggressiv. He did it with hatred. Er tat es aus Hass heraus. He blasphemed the name of Jesus. Er verspottete Jesu Namen. He was so bad. Er war so schlecht. That even after his conversion, dass selbst nach seiner Bekehrung, people didn't want to go around him. Wollten die Menschen nicht rund um ihn sein. Didn't want to go near him. Christen wollten ihm nicht nahe they sein. Were afraid of him. Sie haben sich vor ihm gefürchtet. Even when God appeared to Saul. Selbst als Gott Saul erschien and blinded him. Und ihn blendete, and then he was in Damascus. Und dann er in Damaskus war, and lying there. Und dort lag, and then the Lord appeared to Ananias. Und dann erschien der Herr dem Ananias, and told him, go and there's a man Saul. Und er sagte ihm, geh, da ist dein Mann Saul. He is praying. Er betet. And he was afraid. Und Ananias fürchtete sich. He's talking to God. He says, "Do you know who this man is?" Und er spricht zu Gott und sagt, weißt du überhaupt, wer das ist? Don't be afraid of him. Aber fürchte dich nicht vor ihm. I've chosen him. Ich habe ihn auserwählt. He's all right. He's all right now. Er ist in Ordnung. Jetzt ist er in Ordnung. You want me to go and pray for Saul of Tarsus? Du möchtest, dass ich für Saul von Tarsus bete? Lord, do you know who this man is? Herr, weißt du überhaupt, wer der Mann ist? Even after he was preaching the gospel. Selbst nachdem er das Evangelium gepredigt hatte. Christians were still afraid of him. Haben sich Christen noch immer vor ihm gefürchtet. That's how ruthless this guy was. So brutal war er. And yet, und doch, God chose him. Hat Gott ihn auserwählt. I want to read a few things that he says. Möchte einige Dinge vorlesen, die er sagte. This is 1 Timothy chapter 1. 1. Timotheus Kapitel 1. Verse 14. Vers 14. How generous and gracious our Lord was. Verse 14. 1 Timothy chapter 1 verse 14. Okay, I read the whole verse. How generous and gracious our Lord was. He filled me with the faith and love that comes from Christ Jesus. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. This, watch this. This is a trustworthy saying. Das Wort ist gewiss. And everyone should accept it. Und aller Annahme wert. Here it is. Christ Jesus came into the world to save sinners. Jesus Christus kam in die Welt, um Sünder zu retten. A sinner is someone who is living in opposition toward God. Ein Sünder ist jemand, der in Opposition zu Gott lebt. It is someone who is living opposed to the ways of God. Der den Wegen Gottes widerstrebt. Willfully, deliberately opposing God. Absichtlich und freiwillig Gott Opposition bietet. And God, Jesus Christ, came into the world to save them. Und Jesus Christus kam in die Welt, um solche zu retten. And then he says, und dann heißt es, and I am the worst of them all. Und ich bin der Schlechteste von allen. And I am the worst of them all. Ich bin der Schlechteste von allen. And this word, I am, und dieses Wort, ich bin, in the Greek says this, besagt im Griechischen, and I am, even as I speak, the worst of all. Und ich bin, gerade jetzt, während ich spreche, der Schlechteste von allen. But God had mercy on me, so that Christ Jesus could use me as an example of his great patience with even the worst of sinners. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, auf das an mir, dem Ersten, Jesus Christus, die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life. Wow. Did you get this? Habt ihr das mitbekommen? This is a trustworthy statement. Das ist ein vertrauenswürdiger Ausspruch. That Jesus Christ came into the world to save sinners. Dass Jesus Christus in die Welt kam, um Sünder zu retten. I, as I speak, am the worst of all. Ich, während ich jetzt spreche, bin der Schlimmste von he allen. He said the same thing in 1 Corinthians chapter 15. Er sagte das Gleiche im 1. Korinther 15. Verse 9. Vers 9. I am, as I speak, the least of the apostles. Ich bin, während ich jetzt spreche, der Letzte der Apostel. Because I persecuted the church. Weil ich die Gemeinde verfolgt habe. He killed people. Er hat Menschen getötet. He murdered people. Er ermordete Menschen. He murdered men and women who believed in Jesus. He murdered them. Er ermordete Männer und Frauen, die an Jesus he geglaubt had them haben. Killed. He had them stoned. Er ließ sie ermorden und steinigen. He was going door to door and ripping them out of their homes. Er ging von Haus zu Haus und hat sie dort herausgeschleppt. Tearing them away from their children. Und sie von ihren Kindern fortgeschleppt. And killing them. Und sie getötet. And then he was going to Damascus. Und er ging dann nach Damaskus. Because it didn't seem to be enough to do in Jerusalem. Weil in Jerusalem ja nicht genug zu tun war. He was so aggressive. Er war so aggressiv. And then he says in Ephesians chapter 3. Und dann heißt es in Epheser Kapitel 3. Verse 8. Vers 8. I am the least of all the saints. Ich bin der Letzte aller Heiligen. Question. Frage. Is he just saying that? Sagt er das nur? Or do you think he believed it? Oder glaubt er, dass er es glaubte? I am the least. Ich bin der Letzte, der Unwürdigste. Of every believer on earth, I am the least. Und jeder Gläubige auf Erden könnte sagen, ich bin der Letzte. Ich bin der am wenigsten Würdige, im Königreich zu sein. Der Allerletzte. I am an apostle, ich bin ein Apostel. But I'm the least. Aber der Letzte. The least worthy to be one. Der Allerunwürdigste. I'm a believer. Ich bin ein Gläubiger. But I'm the least worthy. Aber der Allerunwürdigste. Look up the Apostle Paul on the internet. Schau doch mal im Internet nach über den Apostel Paulus. You know what it will say? Wisst ihr, was dort geschrieben ist? Probably the greatest believer of all times. Wahrscheinlich der gläubigste Mensch aller Zeiten. The greatest believer. Der größte, großartigste Gläubige. Greatest believer of all times. Der großartigste Gläubige aller Zeiten. Wow. Wow. But look at the dynamic here. Aber schaut euch die Dynamik an. I am ich bin the least. Der Letzte. I was, not I was, but I am nicht ich the war, worst. Sondern ich bin der you Schlechteste. Didn't say I was the worst. Das heißt, nicht ich war der Schlechteste. I was the worst sinner. Ich war der böseste Sünder. I was the worst sinner. Ich war der böseste Sünder. He says, I am. Aber es heißt, ich bin. And yet, he says this in 1 Corinthians 4. Und dennoch sagt er im 1. Korinther 4, Verse 3 through 5. Vers 3 bis 5. I am not conscious of anything against myself. Ich bin mir nicht bewusst über irgendetwas mir gegenüber selbst. I'm walking blameless. Ich gehe ganz tadellos. I'm not aware of anything that I'm doing wrong. Ich weiß nichts, was ich falsch mache. But only Christ will decide when I stand before him. Aber nur der Herr wird mich beurteilen, wenn ich vor ihm stehen werde. He is the one who taught us about the gift of righteousness. Er ist der, der uns über die Gabe der Gerechtigkeit erzählt hat. And how we are new creations in Christ. Und wie wir neue Kreaturen in Christus sind. About how we have the gift of righteousness in Romans 5. Wie wir in Römer 5 die Gabe der Rechtfertigung bekommen about haben. About how God looks at us and sees Christ. Wie Gott auf uns schaut und in uns Christus sieht. 2. Corinthians chapter 5, verse 21. 2. Korinther 5, Vers 21. That we have the righteousness of Christ. Dass wir die Gerechtigkeit Christi haben. We have his righteousness. Wir haben seine Gerechtigkeit. And with all this awesome theology about the righteousness of God. Und mit dieser ganzen wunderbaren Theologie über die Gerechtigkeit Gottes. And how we stand in Christ and we're perfect in Christ. Und wie wir in Christus sind und perfekt in ihm sind. He still states. Und da sagt er dennoch. I am. Ich bin. I am. Ich bin. As I speak. Während ich jetzt spreche. The worst of all sinners. Der schlimmste aller Sünder. I am as I speak. Ich bin, während ich jetzt spreche, the least of the apostles. Der letzte der Apostel. I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes. I work harder than all the other apostles. Ich arbeite härter als all die anderen Apostel. But it's not me. Aber es bin nicht it's ich. The grace of God in me. Es ist die Gnade Gottes in so, mir. So what is happening here? So was passiert hier? You have the worst of all. Du hast hier den schlechtesten von allen. Is said to possibly be the greatest believer in all of history. Und auf der anderen Seite heißt es, er ist wahrscheinlich der größte, großartigste Gläubige der ganzen Geschichte. Is there something we can glean from this? Können wir da irgendwas daraus lernen? Is it by accident? Ist das Zufall? That he was so great? Dass er so großartig war? Or are there very powerful principles here? Oder sind hier sehr kraftvolle, machtvolle Prinzipien hinterlegt. And I believe one of the most powerful here. Ich glaube, eines der mächtigsten hier is the fact that he did not forget from where he came. Ist die Tatsache, dass er nicht vergaß, wo er herkam. Of course he's perfect in Christ. Nun, er ist perfekt in Christus. His sin is gone. Seine Sünde ist weg. As far as the east is from the west, his sin is gone. So weit der Osten vom Westen ist, ist die Sünde entfernt. Never to be brought up again by God. Und sie wird von Gott niemals mehr hervorgebracht werden. He knows all that. Er weiß das and alles. Yet he states, und dennoch sagt er, I am as I speak, ich bin, während ich spreche, the foremost of all sinners. Der erste aller Sünder. Because. Weil I ruthlessly murdered believers in Jesus Christ. Brutal jene, die an Jesus Christus geglaubt haben, ermordet habe. He did not forget where he came from. Er hat nicht vergessen, wo er hergekommen ist. He received mercy. Er hat Barmherzigkeit empfangen. But listen, he did not forget the mercy aber he had received. Hört zu, er hat die Barmherzigkeit, die er empfangen hat, nicht vergessen. He did not forget it. Er hat es nicht vergessen. He knew, he always knew how unworthy he was. Immer wusste er, wie unwürdig er war. And that was one of the keys to his life. Das ist einer der Schlüssel zu seinem Leben. He writes this. Er schreibt dies in 1. Timothy, im 1. Timotheusbrief, which is written like 30 years later. Der etwa 30 Jahre später geschrieben wurde. He's converted 37. Also it's at least 25 years later. Also zumindest 25 Jahre später. He writes 1 Corinthians. That was like 51. That's at least 15 years later. Mindestens 15 Jahre nach seiner Bekehrung. These things. Er sagt diese Dinge dort. He doesn't forget from where he's come. Er vergisst nicht, wo er herkommt. His unworthiness, seine Unwürdigkeit, translates into thankfulness, wird in Dankbarkeit and umgewandelt. His thankfulness translates into selflessness, und seine Dankbarkeit in Selbstlosigkeit, selfless service, ein selbstloser Diener. And I like this, he says in verse 12. Ich mag das, was er in Vers 12 schreibt. Jesus considered me trustworthy. Jesus hat mich für vertrauenswürdig befunden. Trustworthy about what? Vertrauenswürdig worin? Not to forget where he came from. Nicht zu vergessen, wovor er herkam. So let's ask ourselves. Also fragen wir uns selbst. How good are we? Wie gut sind wir? Wie gut bin ich? How worthy am I to be on the worship team? Wie würdig bin ich, im Worship-Team zu sein? I think I'm worthy. Ich denke, ich bin würdig. See, but this is not how the apostle was thinking at all. Aber so hat der Apostel überhaupt nicht gedacht. If we think that God is kind to those who are good, wenn wir denken, dass Gott freundlich denen gegenüber ist, die gut God sind, is merciful to those who are good, Gott jenen gegenüber barmherzig ist, die gut sind, we're missing the whole drive behind our Christian faith. Dann verstehen wir den Drive, der hinter unserem christlichen Glauben steht, nicht. How worthy am I to be married? Wie würdig bin ich denn, verheiratet zu sein? If I think I'm worthy, wenn ich denke, ich bin würdig, then that leads into entitlement. Dann führt das dazu, dass ich Besitzansprüche erhebe. I got one life. Ich habe nur ein Leben. I'm not happy. Bin nicht glücklich. Oh, I'm so sorry. Oh, das tut mir leid. You're not happy. Ich bin nicht glücklich. Oh boy. We should all make you happy. Alle sollten noch glücklich sein. You're so unhappy. Und ich bin so unglücklich. Oh. And you're so worthy to be made happy. Und du bist doch so würdig, dass du glücklich bist. Oh, I'm so sorry. Ah, tut mir so leid. And yet the Apostle Paul. Und doch sagt der Apostel was Paulus. Was such a thankful person. Aber es war so eine dankbare Person. He was so convinced of how unworthy he was. Weil er so überzeugt davon war, wie unwürdig er ist. So überzeugt davon von seiner Unwürdigkeit. He would say it years later. Jahre später wird er sagen, I am the foremost sinner. Ich bin der allererste Sünder. No. You were the foremost sinner. Nein, du warst es doch. Now you're the amazing Apostle Und jetzt bist du doch der großartige Apostel Paulus. Come on, Paul, be honest. There's nobody like you. Paulus, sei doch ehrlich. Jetzt niemand so großartig wie du. Go, go, go, go, go. Ah, du marschierst. You plant churches everywhere. Und pflanzt Gemeinden da und dort. You wrote 1 Corinthians 13. Und du hast 1. Korinther 13 wow. geschrieben. You should write more books. We could make money. Mehr Bücher schreiben. Wir könnten sogar Geld damit you machen. You are amazing. Du bist großartig. Look, you were a sinner. Du warst ein Sünder, were, but not anymore. Aber bist es nicht mehr. You're amazing. Du bist jetzt großartig. And as soon as you begin to think like that, sobald man aber so zu denken beginnt, mercy fades away, dann geht die Barmherzigkeit einfach and when weg. Mercy fades away, und wenn die Barmherzigkeit sich zurückzieht, so, does humility. So geht auch die Demut Because zurück. Our humility is not separable from our revelation of mercy. Weil unsere Demut nicht von unserer Offenbarung der Barmherzigkeit uns gegenüber separiert werden kann. Und wenn die Barmherzigkeit weggeht, grace fades away, dann geht auch die Gnade weg. And self-realization comes in. Und die Selbstverwirklichung kommt dann rein. And then suddenly, Und plötzlich, wow, I'm pretty awesome. Oh, ich bin doch ziemlich gut. Do you remember this guy, Richard Wurmbrand? Könnt ihr euch an Richard Wurmbrand erinnern? Remember Pastor Wurmbrand? Pastor Wurmbrand. Many of us know, right? Viele well, kennen in 1983, I was sitting in a room with him, saß ich in einem Raum mit ihm, with about 20 pastors. Mit etwa 20 Pastoren. And I was not a pastor, I was a Bible school student. Ich war damals noch kein Pastor, ich war ein Bibelschullehrer, Student. But I slipped into the room. Aber ich bin so langsam in den Raum rein. With a pastor friend. Mit einem befreundeten Pastor. And I was like a fly on the wall. Ich war so wie eine Fliege an der Wand. And there was 20 pastors sitting there. 20 Pastoren sind da gesessen. And Pastor Wurmbrand was in their midst. Und Pastor Wurmbrand war in deren Mitte. I was just a mosquito. Ich war wie ein Moskito. I'm not here. Ich bin gar nicht da. Nobody sees me. Niemand sieht mich. And Pastor Wurmbrand turned to this one pastor and said. Pastor Wurmbrand hat sich einem Pastor zugewandt und gesagt. What do you do? Was machst du? Oh, what do I do? Ja, was ich mache? I'm a senior pastor. Ich bin ein leitender Pastor. And these are my pastors. Und das sind meine Pastoren. And Pastor Wurmbrand said, aha. Und Pastor Wurmbrand sagte, aha. Reminds me of a story I once heard. Es erinnert mich an eine Geschichte, die ich einst gehört habe. There was a donkey. Da war ein Esel. Who was walking into Jerusalem. Er ging nach Jerusalem hinein. And everybody was saying, Hosanna. Und jeder Hosanna, sagte, Hosanna, Hosanna, Hosanna. And this donkey was thinking, wow. Und der Esel dachte sich, wow, wow, wow. All this for me. Das ist doch für mich. All this for me. Für mich. And then he said to this pastor, he said, dann sagte er zu dem Pastor, just remember, erinnere dich, no matter how effective you are, egal wie effektiv du bist, you will always only be a jackass. Du wirst immer nur ein Jackass sein. Ein Esel. But jackass is a strong English word. Ein starkes englisches yeah. Wort. Ein Idiot. And this guy was so humiliated. Und der Mann war so and gedemütigt. He was so angry at Pastor Wurmbrand. Und er war so böse auf den Pastor Wurmbrand. As though you're going to say something to Pastor Wurmbrand that is going to make him feel bad. So, als ob du jetzt was zu Pastor Wurmbrand sagst, was ihn schlecht fühlen machen könnte. Tortured in Romanian prison 14 years. Er wurde 14 Jahre lang in rumänischen Gefängnissen and gequält. You're say something to him that's gonna make him feel bad. Und jetzt sagst du ihm etwas, was ihn schlecht fühlen lässt. But this is what happens. Aber das passiert. We are perfect in Christ. Wir sind in Christus perfekt. God loves us. Gott liebt uns. And God is kind to everyone. Und Gott ist freundlich zu jedem. And God will take care of me even if I mess my life up. Und Gott wird sich auch um mich kümmern, auch wenn ich aus meinem Leben ein Chaos mache. Right there. Er wird gerade da sein. And if you have messed your life up this week, und wenn du in dein Leben durcheinander gebracht hast vergangene Woche, you call out and he'll be right there. Dann ruf ihn an und er wird da sein. And he'll say, let's start. Und er wird sagen, jetzt packen wir es an. Forget this and vergessen wir das now. Und beginnen wir jetzt. That's our God. Das ist unser He Gott. Is kind. Er ist freundlich. He wants everybody to make it. Und er möchte, dass es jeder schafft. But how is it possible that the worst persecutor in all of history, wie ist es möglich, dass der ärgste Verfolger der ganzen Geschichte becomes the great apostle Paul. Der große Apostel Paulus wird. He never forgot. Er hat nie vergessen. The mercy that was given to him, never forgot. Die Barmherzigkeit, die ihm gegeben wurde. Er hat das niemals vergessen. What robs us of our effectiveness? Was beraubt uns unserer Effektivität? What robs us of walking in the abundant life? Was beraubt uns davor, im ewigen Leben zu wandeln? We forget the mercy that was given to us. Wir vergessen die Barmherzigkeit, die uns widerfuhr. We think that mercy is given to me so that I can walk again in my goodness. Wir denken, Barmherzigkeit wurde mir gegeben, damit ich wieder in meinem Gutsein wandeln kann. God is kind to me because I'm good. Gott ist freundlich zu mir, weil ich gut bin. Oh, I've sinned. Oh, ich habe gesündigt. Naja. Lord, forgive me. Gott, vergib mir. Thank you. Danke. Okay, now I can be good again. Jetzt kann ich wieder gut sein. Be good to me, God. Oh, sei thank gut you. Zu mir, Gott. Danke. God is good to the good. God is good to the ich good. Ich weiß, Gott ist gut Yay, zu den Guten. God is good to the good. Gott ist gut zu den oh, Guten. Oh, look, a poor man. He's so. Oh, he's not a good man. Der arme Mensch. Oh, er ist oh, kein poor, guter Mensch. The poor, poor man. Oh, der arme, oh, arme God Mensch. Is good to oh, the good. Aber Gott ist gut zu he mir. He must have been bad. Der muss doch schlecht gewesen sein. Er muss böse gewesen oh, sein. Are you not doing well? Oh, geht's dir nicht gut? Are you good? Be good. God is good. Sei gut, good. Dann ist Gott gut zu dir. Oh, I failed. I'm sorry. Ah, ich habe versagt. Tut God mir leid. Forgive me. Gott vergib mir. Thank you. I'm good again. Danke. Jetzt bin ich wieder gut. Is that how we live? Leben wir so? How we live? Leben wir so? If we live like that, there's no authority. Wenn wir so leben, da gibt's keine Autorität. In our life. In unserem Leben. There's no authority to lay our life down. Da gibt's keine Autorität, dass wir unser Leben so richtig hinlegen. I'll just close with this. Some of the stuff the Apostle Paul suffered. Ich möchte abschließen mit einigen, was Apostel Paulus erlitten hat. His suffering was unparalleled. Sein Leiden war unvergleichlich. 2. Corinthians 11. 2. Korinther 11. He received from the Jews 40 stripes less one, 5 times. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. He was beaten with rods 3 times. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen. He was stoned once. Und einmal gesteinigt worden. Shipwreck 3 times. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. He floated in the ocean a night and a day. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. He suffered the results of many long journeys. Ich bin oft gereist und in Gefahr gewesen. The danger of water. Durch Flüsse. Danger of robbers. In Gefahr unter Räubern. Of the Jews. In Gefahr unter Juden. Of the Gentiles. In Gefahr unter Heiden. In cities. In Gefahr in Städten. In wilderness. In Gefahr in Wüsten. In the sea. In Gefahr auf dem Meer. Of false brethren. In Gefahr unter falschen Brüdern. In weariness. In Mühe und Arbeit. In hunger. Im Hunger. In fasting. Und Durst und Fasten. Cold, Frost. Naked. Blöße. And on top of that. Und darüber hinaus he had to care for all the churches. Musste er sich um all die Gemeinden sorgen. He never forgot er hat nie vergessen the mercy that was given. Die Barmherzigkeit, die er empfing. I am, ich bin, I am the foremost. Ich bin der Allererste. I'm not conscious of anything I'm doing wrong. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. I know that I have the righteousness of Christ. Ich weiß, dass ich die Gerechtigkeit Christi habe. If you think I'm worthy of doing what I'm doing. Wenn du denkst, ich bin würdig und mache, was ich mache, think again. Dann denk nochmal nach. I deserve nothing. Ich verdiene nichts. I'm just thankful. Ich bin nur dankbar, that I received mercy. Dass ich Barmherzigkeit empfange. But how about us? Could we apply that principle to our lives? Wie können wir dieses Prinzip auf unser Leben anwenden? What would that do for my marriage? Was bedeutet das für what meine would Ehe? That do for, with my family? Oder für meine Familie? How about with my job? Und wie in Bezug auf meine Arbeit. I'm not worthy. Ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. How sinful are we? Wie sündig sind wir? What has to happen in our life to convince us that we're sinners? Was muss in unserem Leben geschehen, um uns zu überzeugen, dass wir Sünder sind? I'll close with this. Ich schließe mit Folgendem ab. Pride. Stolz. Pride, religious pride. Religiöser Stolz. Moral pride. Moralischer Stolz is one of the worst sins. Ist eine der schlimmsten Sünden. And if you are like that today, und wenn du so bist heute, you can state like the Apostle Paul, dann kannst du wie der Apostel Paulus sagen, I am the worst of all. Ich bin der Schlimmste von allen. I am sitting here today. Ich sitze heute da. I don't smoke. Ich rauche nicht. I don't drink. Trinke nicht. I don't look at pornography. Schau mir keine Pornografie an. I don't lie. Ich lüge nicht. I don't cheat on my taxes. Und ich bin kein Steuerhinterzieher. I don't speed. Und fahre nicht zu schnell. I give my tithe. Ich gebe meinen Zehnten. I fast once a week. Und einmal in der Woche faste ich. But you know what? Wisst ihr was? I am so self-righteous. Ich bin so selbstgerecht, that I cannot stop judging people. Dass ich nicht davon lassen kann, Menschen therefore, zu verurteilen. I declare, deswegen erkläre ich, that I am the worst sinner. Dass ich der schlimmste Sünder in dieser Gemeinde bin. Ich bin der Schlimmste. But I am what I am by the grace of God. Aber ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. And because his grace was upon me, weil seine Gnade auf mir liegt. I worked harder than them all. Deswegen habe ich härter Amen. Als alle gearbeitet. Don't you love God? I love God. Ich liebe boy. Gott. Ihr auch? Okay. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you today. Danke dir. For your mercy toward the worst, für deine Barmherzigkeit gegenüber den Schlimmsten, toward unthankful, die undankbar sind, children of yours, und auch Kinder von dir, so merciful, du bist so barmherzig. And Father, we want to burn. We want to burn like we sing. Vater, wir wollen einfach so brennen, Your love is like fire. Deine Liebe ist wie Feuer. It burns for all to see. Es brennt, dass das alle sehen können. My only desire. Unser einziges Verlangen. To worship at your feet. Ist dich anzubeten an deinen Füßen. So Holy Spirit, I pray tonight. Heiliger Geist, ich bete heute Abend. Move across the room. Bewege dich hier im Raum. Call us to yourself. Berufe uns hin zu dir selbst. We are so unworthy. Wir sind so unwürdig. And yet you have made us so worthy. Und doch hast du uns so würdig gemacht. In Jesus. In Jesus. We have everything. Haben wir alles. Open our hearts. Öffne unsere Herzen. And our minds. Und unseren Sinn. To understand. Auf dass wir verstehen. The opportunity that is set before us. Diese Gelegenheit, die da vor uns liegt. I pray in Jesus' name. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. You want to pray? I was thinking, why is it that the older people, usually in churches, are the ones that serve a lot? Ich habe mir diesen Gedanken gefragt. Warum sind es die älteren Leute, die üblicherweise eigentlich mehr dienen in der Gemeinde? And I think now I know why. Wenn ich darüber nachdenke, jetzt weiß ich's. Because when you've lived longer, wenn du schon länger lebst, you realize that it's all grace. Dann begreifst du, dass es alles nur Gnade ist. And when you know it's all grace, und wenn du es weißt, dass es einfach alles nur Gnade ist, that translates into thankfulness. Das setzt sich dann um in Dankbarkeit. And when you're deeply thankful for the grace and mercy you've received, und wenn du zutiefst dankbar bist für die Gnade und Barmherzigkeit, die du empfangen hast, then you serve. Dann dienst du. Then you lay down your life and you do whatever it takes so that others can come in. Dann legst du dein Leben nieder und du wirst alles daran setzen, dass andere auch hineinkommen können. And I want to make a call tonight. Und ich möchte einfach diesen Ruf ergehen lassen heute Abend. That some people here would get this revelation of God's grace towards you. Und dass einige einfach hier heute Abend diese Offenbarung haben der Gnade Gottes dir gegenüber. Not some, that all of us here. Nicht einige, sondern alle. Would get a revelation. Eine Offenbarung haben. Of where we were. Davon, wo wir einmal waren. And how far he's brought us. Und wie weit er uns davon entfernt hat und gebracht hat. I got saved when I was 16. Ich bin errettet worden, als ich 16 war. And my sister Pearl. Und meine Schwester die Pearl. Got saved a few years later. Ist ein paar Jahre später gerettet worden. You know what she said? Wisst ihr, was sie sagte? I got saved because of my sister. Ich bin errettet worden wegen meiner Schwester. Not because I was so good. Nicht weil ich so gut war. She said, I got saved because you were so mean. You were so bad. Du warst früher einfach so gemein. Und so schlimm. Und so schlimm, ja, so mean. And then I saw Jesus change your life. Und dann habe ich gesehen, wie Jesus dein Leben verändert hat. And I thought, he's got to be real. Und ich dachte, das muss einfach echt sein. First I was really proud when she said, I got saved because of you. Also erst war ich ganz stolz, als sie sagte, ich bin errettet worden wegen dir. And then she explained why. Und hat sie mir erklärt, warum. And then I was very humble. Dann war ich sehr demütig. So let's not forget. Also lass uns nicht vergessen. Where God has brought us from. Und woher uns Gott da gebracht hat. Okay, so let's pray one more time. Lass uns nochmal beten. Jesus, I pray for these precious people here, your people. Jesus, ich bete einfach für diese kostbaren Menschen hier. Es sind deine Menschen. And I thank you that you saved them and that you loved them and that you gave them a new life. Ich danke dir, dass du sie errettet hast und so sehr geliebt hast, dass du ihnen ein neues Leben geschenkt hast. Let us never forget what it was like before you. Lass uns nie vergessen, wie es war vor dir. The depression. Depression, the hopelessness, die Hoffnungslosigkeit, the addictions, die Süchte. And Jesus, let this let this translate into deep gratefulness. Jesus, lass uns das umsetzen in einfach eine ganz tiefe Dankbarkeit. And then let that thankfulness translate into passionate service for you. Dann lass diese Dankbarkeit sich umsetzen in einen leidenschaftlichen Dienst für dich. That we can really say with our hearts, whatever it costs. Dass wir wirklich sagen können von Herzen, was auch immer die Kosten sein mögen. Thank you for so many who serve with this attitude in this church. Und danke für so viele, die mit dieser Einstellung in dieser Gemeinde dienen. Thank you for the worship team that comes 3:30 to practice. Danke für das Lobpreisteam, was 15:30 bereits kommt, um hier zu üben. For the tech team that comes at that time. Für das Technikteam, was dann auch schon da ist. For the welcome team that comes early and sets up and welcomes people. Für das Welcome Team, was die Stühle aufstellt und früher kommt. For the bookshop people who come early and set up. Für den Buchladen, der einfach früher kommt, um alles aufzumachen. Connect Point. Der Connect Point. Camera, the tech team. Das Tech Team mit der Kamera. The Info Center. Das Info Center. Thank you, Lord. Thank you for your people who serve because they know where you've brought them from. Die einfach dienen, weil sie wissen, wo du sie hergeholt hast. And I just want to make a call to all of us that we would be like the priests that stand in the Jordan River. Ich möchte einfach diesen Ruf von uns alle ergehen lassen, dass wir sein mögen wie diese Priester, die da im Jordan standen. They stood in the river with the Ark of the Covenant on their shoulders. Sie standen dort im Jordan und hatten die Bundeslade auf ihren Schultern. And as soon as they put their foot in the water, the waters parted. Ihren Fuß ins Wasser setzten, teilte sich das Wasser. And they stood in the river until all of Israel passed through on dry ground. Und sie standen da im Flussbett, bis ganz Israel trockenen Fußes durch den Fluss gezogen war. And that's a million people. Und das sind 1 Million Leute. Some old and some children. Einige Alte, einige Junge, Kinder. I'm sure they had to stand there a long time. Und ich bin sicher, sie sind da eine ganz lange Zeit dort stehen. And Father, I make a call that some of us here will be like those priests. Und ich möchte diesen Ruf einfach ergehen lassen, dass einige hier so sein mögen wie diese Priester. That will take a step by faith. Die diesen Schritt im Glauben machen. In the river, in the Jordan. Hinein in den Jordan. The Jordan, which stands for death. Und der Jordan, der steht für den Tod. And that we would enter into death, so that life may go for others. Und dass wir eintreten in den Tod, auf das Leben aus uns hervorkommt für andere. And if you want that tonight, und wenn du das möchtest heute Abend, just stand. Dann steh auf. Don't stand if you don't want it. Steh nicht auf, wenn du es nicht möchtest. Nobody's looking, but God sees. Aber Gott sieht das. And it makes a difference when we do something by faith. Und es macht einen Unterschied, wenn wir etwas im Glauben tun. You can say I'm standing in my heart, but that doesn't count. Du kannst sagen, ich stehe in meinem Herzen, aber das zählt nicht. Jesus, you see these people. Jesus, du siehst diese Leute. That know who they are. Die wissen, wer sie sind. And they know where, how far you've brought them. Und wie weit du sie gebracht hast, von dort, woher sie kamen. And they're not doing it. They don't want to serve you because they want to work for you and it works. Und sie wollen dir nicht dienen aus irgendwelchen Werken, dass sie Werke für dich täten. But they want to serve you out of a deep gratitude and love for all you've done for them. Sie wollen dir dienen aus einer tiefen Dankbarkeit und deiner Liebe für all das, was du getan hast. And let's say in our hearts, und lass uns im Herzen sagen, Gott, whatever it takes, was auch immer es dafür braucht, I am yours. Ich bin dein. And I'm willing to stand in the Jordan so others can pass through into life. Bereit im Jordan zu stehen, auf das andere einfach durchtreten können hinein ins Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen.